Dies sind unsere Schlagzeilen. Kniffelgruppe organisiert Bescherung, Passanten retten Frau aus brennender Wohnung und Thielka will den Klassenerhalt. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Die letzten beiden Bahnübergänge in Hassel sind vor wenigen Tagen technisch gesichert worden. Nach Kritik der Anwohner können Züge so nun künftig durch den Ort fahren, ohne zu hupen. Rund 150.000 Euro haben die VGH, die Gemeinde Hassel und das Land dafür ausgeben müssen. Die Kniffelgruppe um Kerstin Graumann übergab am Montag zahlreiche Geschenke an Flüchtlingskinder in der Langdammer Sammelunterkunft. Mit der Unterstützung des Integrationsbeauftragten Karim Iraki und zahlreichen Spendern aus Nienburg konnte diese Aktion möglich gemacht werden. Mehr dazu von Kerstin Graumann. Mich persönlich bewegt, dass es so viele Flüchtlinge gibt, die gar nichts haben. Wir zeigen eigentlich nur so einen ganz kleinen Beweis dafür, dass jeder was Kleines machen kann. Und das soll auch der Sinn der Sache sein, dass sich andere vielleicht noch ein Beispiel daran nehmen, die vielleicht ein bisschen mehr sogar haben und könnten geben. Darum geht es eigentlich auch. Deswegen haben wir uns sehr, sehr, sehr dafür eingesetzt. Zu einem Wohnungsbrand kam es gestern in der Martinsheide-Straße in Nienburg. Mitarbeiter eines angrenzenden Kindergartens alarmierten den Notruf. Zwei Väter liefen mit einem Feuerlöscher zur brennenden Wohnung. Sie bekämpften das Feuer und verschafften sich Zugang durch die Wohnungstür. Die Männer konnten die im Rollstuhl sitzende Bewohnerin aus dem Brandrauch retten. Ursache für den Brand war vermutlich ein Plastiktablett, das auf den eingeschalteten Gasherd gestellt wurde und Feuer fing. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Fußballmannschaft des Landesberger Sportvereins überwintert in der Bezirksliga auf dem 9. Tabellenplatz. Der LSV war im Sommer als Aufsteiger in die neue Spielzeit gestartet. Zudem steht mit Markus Thielka ein neuer junger Trainer an der Außenlinie. Dieser zeigt sich mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden und will mit seinem Team die Klasse halten. Wir haben uns auf Platz 11 getippt als Aufsteiger. Ich denke mal, das ist auch realistisch. Da könnte man zufrieden mit sein, wenn man als Aufsteiger die Saison auf Platz 11 dann in der Bezirksliga beendet. Nichtsdestotrotz stehen wir im Moment auf Platz 9. Zwar ist das ein trügerisches Bild, weil nach unten geht es natürlich schneller als nach oben. Aber nichtsdestotrotz denke ich mal, dass wir, wenn wir am Ende der Saison einen einstelligen Tabellenplatz haben, hochzufrieden sein können. Weiter geht es für Landesbergen am 21. Februar gegen Hoya. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.